Zum Tag der Sonne traf eine Delegation der Partei der Sozialisten der Republik Moldawien unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalen Rates, Grigore Novak, am 12. April in Pjöngjang ein.